Da haben wir es wieder, das Schwarz-Weiß-Bild. Die im Osten sind dumpf und rassistisch. Das stimmt natürlich nur zu teilen. Denn wer sich in den neuen Bundesländern umschaut, wird schnell sehen, dass es auch hier geradezu anrührende Flüchtlingsinitiativen gibt, die ein komplett anderes Bild von Ostdeutschland vermitteln. Doch das geht schnell unter. Seien wir ehrlich, das passt auch nicht so richtig ins Bild. Denn was im Gedächtnis bleibt, ist Freital, Heidenau, Bautzen oder Tröglitz. Orte, bei denen viele nicken und sagen, ja, das ist Ostdeutschland. Genau an dieser Stelle werden aber auch die Versäumnisse nach 1990 deutlich. Denn statt in die Menschen, in deren Ausbildung, in deren Fortkommen, in deren Re-Education zu investieren, hat man in schnelle Autobahnen und rasante ICE-Strecken investiert, die ohne Halt an den ostdeutschen Landschaften vorbeirasen. Stattdessen mussten sich die Ostdeutschen mit der harten Wirklichkeit auseinandersetzen. So hatte man einst eine Monsterbehörde namens Treuhand geschaffen, wo ostdeutsche Unternehmer kaum eine Chance hatten. Millionen ostdeutscher Arbeitnehmer mussten sich vor den Arbeitsämtern die Füße plattreten. Genau das hat über Jahre hinweg entpolitisierend gewirkt. Bis heute. Das war der Humus für Enttäuschungen, weshalb man auf den Straßen vermehrt wieder hört, wir sind doch die Dummen. Mit dem Aufkommen der Rechtspopulisten von der AfD haben sie nun ihr Ventil gefunden, denn mit ihr wählen sie gegen die etablierten Parteien. Jetzt zeigen wir es denen mal, die sollen doch mal was für uns machen, hört man allenthalben. Mit dem Kommen der Flüchtlinge, auch wenn sie in den ostdeutschen Stadtbildern kaum auffallen, war die Logik schnell klar. Für die wird sich engagiert, für uns nicht. Weshalb sie den Rattenfingern auf den Leim gehen, sie werden aufgewiegelt, emotional aufgeputscht. Sie suchen Bestätigung und so tragisch es ist, auf Bürgerversammlungen oder bei Demonstrationen finden sie diese, also wo sie laut pöbeln dürfen. Um es klar zu sagen, es ist ekelhaft, sich in einen braunen Mob einzureihen, keine Form der Auseinandersetzung. Der Streit, Diskurs oder Partizipation an der Zivilgesellschaft, Sichtweisen, die im Osten einen schweren Stand haben. Das große Projekt Demokratie, es wurde den Menschen nie als einzigartige Chance verkauft, da wurden auch keine Milliarden reingesteckt. Peinlich für so ein reiches Land wie Deutschland, so sind die Landeszentralen für politische Bildung geradezu mickrig ausgestattet und es sind keine Hochglanzinstitutionen, jede Dorfsparkasse ist pompöser. Obwohl es aber gerade die Landeszentralen für politische Bildung sind, die vor Ort über die Vorzüge einer pluralistischen Gesellschaft informieren und bilden. Und wenn jetzt die Bundesregierung den Fremdenhass im Osten bedauert, dann hat das einen fahlen Beigeschmack. Denn was es braucht, ist kein Lamento, sondern Geld aus dem Hause Schäuble. Eine Art Marshallplan für den Osten, der den Menschen am Ende das Gefühl gibt, ihr seid nicht die Abgehängten. Und viel wichtiger noch ist das Signal, wir setzen auf euch. Denn eins ist klar, nur so entstehen blühende Landschaften.